Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. 16 Uhr auf den freien Radio in Berlin und Brandenburg. Am Mittwochnachmittag Zeit für eine neue Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wenn wir uns mal ernsthaft anschauen, wie viel rechtsterroristische Anschläge allein in den letzten Wochen passiert sind, wenn wir über die Welt blicken, das vernetzte Internet ist ja sozusagen der Garant dafür, dass solche Sachen in Sekundenschnelle um die Welt kommen. Ich erinnere an den Mord an Walter Lübcke hier in Hessen, ich erinnere an den Massenmord in El Paso vor einigen Tagen oder das wahnsinnige Massaker in Neuseeland, in Christchurch vor einigen Wochen. All dies sind ja keine Einzelfälle, es werden immer mehr Rassisten, die mit einer Ideologie von Leaderless Resistance sich schwer bis an die Zähne bewaffnen und schwerste Verbrechen begehen. Die Drahtzieher und Drahtzieher sind bekannt, die politischen Ideologen, die damit arbeiten, sind bekannt. Sie sitzen in Parlamenten und in den USA sogar im Weißen Haus. Und auch hier in einigen benachbarten Bundesländern, wo in demnächst Landtagswahlen sind, streben solche Leute an, Macht und Ämter zu bekleiden. Was viele Leute irritiert, ist, dass das doch eigentlich seit langer Zeit bekannt ist und warum da passiert dagegen so wenig. Vor wenigen Tagen gab es eine Kundgebung im Gedenken an Heather Heyer, eine junge Antifaschistin, die vor 2 Jahren auf den Tag genau in Charlottesville ermordet wurde von Nazis, die dort eben auch einen militanten, rassistischen Aufmarsch geplant hatten. Heather Heyer hatte sich zusammen mit anderen Antifaschisten dem entgegengestellt und ein wahnsinniger Nazi fuhr in die Menge mit einem Auto und tötete sie und verletzte viele andere schwer. In Gedenken daran, aber eben auch an die Kämpfe, die jetzt laufen und die jetzt geführt werden und auch in der Hoffnung, dass sich etwas an diesen gesellschaftlichen Verhältnissen ändert, versammelten sich am vergangenen Montag ca. 50 Menschen vor der US-Botschaft. Wir waren mit dem Mikrofon dabei und das ist der Schwerpunkt der heutigen Sendung, den ihr hier bei Radioaktiv hören könnt. Außerdem haben wir einen Beitrag des gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal hier in der Sendung. Er beschäftigt sich mit dem Verschwinden und der prekären Situation des 78-jährigen Gefangenen Delbert Africa aus Pennsylvania. Beziehungsweise Delbert ist vor wenigen Tagen wieder aufgetaucht, aber er fragt sich, was da los ist und auch gibt der Sorge der Angehörigen von Delbert Africa Ausdruck, dass hier die Behörden versuchen, einen Gefangenen umzubringen, kurz bevor er entlassen wird. Des Weiteren haben wir den Demo-Ticker für die kommenden Tage in Berlin, da ist eine Menge los. Und auch Veranstaltungshinweise aus der wunderbaren Welt des Widerstands. Und da das alles sehr viele Wortbeiträge sind, steigen wir jetzt erstmal ein mit einem Musiktitel und dann geht's auch gleich los. We'll be right back. Hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Am Montag dieser Woche fand am Pariser Platz vor der US-Botschaft eine Gedenkkundgebung für Heather Heyer statt, eine Antifaschistin, die vor 2 Jahren bei Nazi-Krawallen ermordet worden ist in den USA. Was da genau los war und warum die Leute auch in Berlin in Gedenken an sie auf die Straße gehen, das hört ihr jetzt in diesem Beitrag. Und wir lassen einfach mal einen Sprecher dieses Antifa-Bündnisses zu Wort kommen. Wir sind heute hier, um Heather Heyer zu gedenken, mit einer kleinen Kundgebung. Heather Heyer war eine US-amerikanische Antifaschistin, die vor 2 Jahren von einem Neonazi umgebracht wurde, indem er mit einem Auto in eine Kundgebung fuhr. Heather Heyer wurde umgebracht, weil sie sich antifaschistisch engagiert hat, weil sie auf einer Demonstration gegen Faschisten, gegen die US-amerikanische Rechte war. Und wir wollen hier vor der US-Botschaft in Berlin ein Zeichen setzen, dass die Genossinnen in den USA und weltweit nicht allein sind. Getroffen hat es eine, gemeint sind wir alle. Doch bei unserer Kundgebung soll es nicht nur um den tragischen Tod von Heather Heyer gehen. Sie ist für uns ein Beispiel dafür, dass Faschismus, dass Rassismus tötet. Sie ist ein Opfer faschistischer Ideologien. Sie ist ein Opfer rassistischer Denkmuster, gegen die sie sich engagiert hat. Und damit ist sie nicht alleine. Tag für Tag sterben in den USA Menschen, weil sie rassistisch ausgegrenzt werden. Sei es, indem sie überhaupt versuchen, in das Land zu kommen, sei es, indem sie abgeschoben werden oder sei es, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderen zugeschriebenen Eigenschaften ermordet oder angegriffen werden. Und das ist nicht nur in den USA so, es ist ein weltweiter Rechtsruck zu beobachten und dagegen sind wir hier, um zu protestieren. Wenn wir an Heather Heyer gedenken, heißt das, Tod dem Faschismus weltweit. Natürlich ist das Problem Morden an Nazis und Gewalt von rechts kein Phänomen, was allein die USA betrifft, sondern beinahe schon ein weltweites. Und so führte der Sprecher weiter aus. Heather Heyer, fight fascism worldwide. Wer sich nicht empört, schaut einfach nicht hin. Das soll heißen, es gibt heutzutage auf der Welt so viele Gründe, sich zu empören, sauer zu sein, im Angesicht menschenverachtender Politiken, Individuen und Strukturen, dass man sich einfach nur noch empören muss, wenn man nicht komplett politisch blind ist. Die 32-jährige Aktivistin Heather Heyer wurde vor 2 Jahren, am 12. August 2017, bei antifaschistischen Protesten gegen einen Aufmarsch der Alt-Right, des Ku Klux Klan und anderer rechter Gruppierungen in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia von einem Neonazi ermordet. Der rechte Attentäter James Alex Fields fuhr mit seinem Auto in eine Menschenmenge, tötete Heather Heyer und verletzte weitere 19 Menschen. Im Dezember 2018 wurde Fields des Mordes für schuldig befunden. Das Gedenken für Heather Heyer steht für uns auch beispielhaft für das Gedenken an alle Menschen, die durch rechten Hass und durch rassistische und nationalistische Politik weltweit sterben mussten. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, immer wieder daran zu erinnern, wo der Hass herkommt, der die TäterInnen antreibt und wo die PolitikerInnen sitzen, die das Sterben und die Gewalt durch ihre tagtägliche Hetze mit zu verantworten haben. Der Rechtsruck und die zunehmende Faschisierung in Politik und Gesellschaft sind kein rein deutsches oder europäisches Problem, sie sind ein globales Problem. Rassismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus, offener Hass und Hetze gegen Menschen und Menschengruppen werden sowohl im Internet, in den sozialen Medien, wie auch im realen Leben immer normaler, alltäglicher und leider immer auch akzeptierter. Ob es Gewöhnung oder heimliche Zustimmung ist, macht keinen Unterschied. Große Teile der Gesellschaft schweigen dazu. Weltweit sterben jeden Tag Menschen an den direkten oder indirekten Folgen menschenverachtender nationalistischer Politik. Ob an den Grenzen, Zäunen und Mauern direkt vor unserer Haustür oder in den Folterknästen anderer Länder. Ob an europäischen Stränden oder weltweit draußen auf den Meeren oder in der texanischen Wüste. Der weltweite Rechtsruck hat jeden Tag tödliche Folgen. Doch auch in unserer direkten Nachbarschaft, auf den Straßen und in den Städten sorgt der rechte Hass fast täglich für Tote. MigrantInnen, Frauen, Sternchen, Homosexuelle, Linke oder PolitikerInnen, die den Rechten ein Dorn im Auge sind, die Nachrichten von Anschlägen, Morden, Gewalt, Bedrohung, Todeslisten und Ähnlichem nehmen zu und es scheinen sich doch immer mehr Menschen dafür zu interessieren, gar denn geschockt zu sein. Die USA stehen für uns nur beispielhaft für diese rasante Entwicklung von neuem rechten Menschenhass in Internet, Gesellschaft, Politik und für eine Regierung, für einen Staat, der Hand in Hand mit Rassistinnen, christlichen Fundamentalistinnen und radikal rechten bis neofaschistischen Gruppen diesen Hass in nationalistische, rassistische und sexistische Politik umsetzt und so den MörderInnen an den Grenzen, in den Knästen und auf den Straßen die politische Legitimation für ihr blutiges Treiben liefert. Heute, am 12. August 2019, wollen wir Heather Heyer gedenken. Wir haben das auch schon im letzten Jahr gemacht und auch an ihrem Todestag gab es hier Botschaften, die das kritisiert haben. Das heißt, wir waren schon länger hier und wir werden immer wiederkommen, um gleichzeitig den weltweiten Rechtsruck zu thematisieren, gegen Rassismus und rechte Hetze aufzustehen, gegen die Trump-Regierung und ihre Verbündeten von Alt-Right bis zum Ku Klux Klan unsere Stimme zu erheben. Also, schön, dass ihr da seid, dass ihr mit uns auf die Straße gekommen seid, im Gedenken an Heather Heyer. Lasst uns zusammen den rechten Terror stoppen. Fight Fascism Worldwide. Circa 50 Menschen hatten sich ursprünglich zu der Kundgebung versammelt. Es gab aber schnell auch Aufmerksamkeit von vorbeilaufenden Leuten, vor allen Dingen als dieser Redebeitrag, den ihr gleich hier in Auszügen hören werdet, gehalten wurde, denn es war eine US-Amerikanerin, die in Englisch sprach, was natürlich für die Touristinnen und Touristen, die am Pariser Platz häufig verkehren, bestimmt hilfreich war. I'm a US citizen and I'm an anti-fascist. Two years ago today, U.S. activist Heather Heyer was killed by a self-proclaimed neo-Nazi when he intentionally drove his car into a crowd of peaceful demonstrators in the city of Charlottesville, Virginia. That was 2017. Here's what's happened in the past 3 months. This weekend, a 20-year-old man is believed to have posted anti-immigrant, far-right views onto an online forum just before he opened fire at a mosque on the outskirts of Oslo, Norway. On August 3rd, a 23-year-old man entered a shopping area in El Paso, Texas, with a semi-automatic rifle and shot dead 22 people while injuring 24 others. According to a white nationalist manifesto that the killer allegedly posted online, he was out to target Mexicans as a response to what he felt was a Hispanic invasion of Texas. In June, a right-wing extremist confessed and then later recanted to killing German politician Walter Lübcke at point-blank range outside of the politician's home as revenge for Lübcke's pro-refugee stance. And it continues. The Al-Nur Mosque in Christchurch, New Zealand, the Tree of Life Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania, all murderous attacks motivated by extremist hate and fueled by racist messages delivered straight from the highest offices of power. Heather Heyer's murder should have been a wake-up call. But we are all still asleep. White supremacists around the globe have become bolder. When U.S. politicians and U.S. Congress refuse to condemn President Trump's racist vitriol, when members of Germany's Alternative for Deutschland applaud as migrants are chased down in the streets of Chemnitz, they set the tone for more aggression and more violence. It has to stop. And it is on us. We have to wake up. We have to call out and condemn white supremacy wherever it lives. And we have to stand together when we do this. Solidarity is the only way we can fight and defeat the rising far-right threat. Heather Heyer believed that, which is why she joined the anti-fascist protesters on August 12th in Charlottesville. Heather's mother, Susan Bro, told journalists after Heather's death what motivated her, this young woman, to take a stand. She said, "I want to continue her message of paying attention to what's going on around you. Don't hide your head in the sand. Be accountable in whatever actions you choose so that you can look yourself in the mirror and say, I did the right thing." Heather Heyer, rest in power. Dankeschön. Heather Heyers Tod hätte nach der Meinung der Rednerin ein Wachruf sein können für viele Leute. Aber sie weist darauf hin, was allein in den letzten Monaten passiert ist. Brutale, rassistische Massaker in El Paso, genauso in Christchurch in New Zealand, der Mord an Walter Lübcke hier in Deutschland. Viele andere weite Dinge. Sie sagt, Naziterrorismus ist Alltag und das rund um den Globus. Und der wird befeuert von Politikerinnen und Politikern, die eben die populistische Keule schwingen, die Rassismus und nationalistisches Denken als Mittel zur Machterlangung nehmen. Und sie meinte, die Spuren, die geistigen Brandstifter dieser Aktion, die sitzen unter anderem im Weißen Haus. Und natürlich auch hier in den Wahlkämpfen kann man solche Leute beobachten. Down this whole world tonight, in a battle of bombs and shrapnel rain, Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. Our union's gonna break them slavery chains. Auch ich als Teil der Free Mumia-Kampagne war mit meinen Kolleginnen eingeladen, dort zu reden. Und wir hatten uns mal damit beschäftigt, was White Supremacy denn genau ist. Denken, dass ein Gedenken an ermordete Freundinnen, an ermordete Genossinnen, wie zum Beispiel die Antifaschistin Heather Heyer, beinhaltet, immer auch die Forderung nach Veränderung der aktuellen gesellschaftlichen Verhältnisse. Die sogenannte White Supremacy in den USA hat sehr viele Facetten. Nicht nur bei den sichtbar organisierten Faschistinnen und Faschisten. White Supremacy, also die angestrebte weiße Vorherrschaft, ist ein politisches Konzept, welches noch älter ist als die europäischen Formen des Nazismus und Faschismus. Natürlich gibt es viele ideologische Überschneidungen, aber die Bedingungen der Entstehung waren andere. In den USA galt es in der Gründungsphase für die KolonialistInnen, einen halben Kontinenten zu erobern, die Ureinwohnerinnen der First Nations zu vertreiben und zu ermorden, sowie die ökonomischen Profite durch Sklaverei abzusichern. Die frühe Kolonialzeit in den nordamerikanischen und karibischen Regionen ist auch immer eine Geschichte von Widerstand, von bewaffneter Gegenwehr und versuchten Revolutionen gewesen. Oft waren es Indigene, AfrikanerInnen und Afrikaner und europäische Marginalisierte zusammen, die der brutalen Kolonialordnung zumindest zeitweise erfolgreich die Stirn bieten konnten. Historische Beispiele sind unter anderem die Piraterie in der Karibik, der beinahe erfolgreiche Aufstand von New York im 18. Jahrhundert, die sogenannten Seminolenkriege im frühen 19. Jahrhundert oder der Aufstand von Harper's Ferry kurz vor dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Die im Bürgerkrieg von der Nordseite geforderte Abschaffung der Sklaverei war dabei eher die Durchsetzung kapitalistischer Produktionsweisen als ein Akt menschlichen Fortschritts, wie die prekäre Lage der afroamerikanischen Bevölkerung seitdem deutlich macht. Diese hat jedoch nie aufgegeben und stetig weiter um Befreiung und Teilhabe gekämpft. Die Bürgerrechtsbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg um Martin Luther King und nach dessen Ermordung vermutlich viel stärker noch die Black Panther Party haben den Narrativ vom Land der Freien für immer in Frage gestellt und Perspektiven einer gleichberechtigten und befreiten Gesellschaft verfestigt, die anschließend auch für viele andere Bevölkerungsgruppen attraktiv waren. Black Lives Matter beschäftigte sich in den vergangenen Jahren mit den identischen Problemen, gegen die bereits die Black Panther Party ab 1967 kämpfte. Polizeigewalt, systematische Ausgrenzung afroamerikanischer Menschen aus Bildung, Arbeit und Mitentscheidung sowie die faktische Rechtlosigkeit armer US-BürgerInnen. Staatliche Repression in Form von Racial Profiling, tödlicher Polizeigewalt, Gefängnisindustrie und Todesstrafe werden dabei von einer Ideologie getragen, die als White Supremacy bezeichnet wird. Das ist das Angebot an ärmere Angehörigen der weißen Mehrheitsbevölkerung, sich unter rassistischen Vorzeichen gegen die vermeintliche Konkurrenz der People of Color zusammenzuschließen. Egal, ob diese ursprünglich aus Lateinamerika oder den innerstädtischen Ghettos stammen. Ärmere Weiße treten nach unten und verzichten gleichzeitig darauf, ihre Interessen gegen die ihnen selbst angetane Ausbeutung und Gewalt durch Konzerne und Staat zu verteidigen. In diesem Handeln liegt der verbindende Charakter aller derzeitigen nationalistischen Strömungen, sowohl in Europa als auch in den USA. Seit der in Wellen verlaufenden Wirtschaftskrise von 2008 haben viele Angehörige der weißen Mittelklasse in den USA ihre Existenz verloren. Angst und Unverständnis kapitalistischer Abläufe haben dort die gleichen rechten Mobilisierungen hervorgebracht wie derzeit in Europa. Auf der rassistischen Welle konnte der Unternehmer Donald Trump bis ins Weiße Haus reiten. Seine Mitarbeiterinnenkreis brachte viele Rassistinnen und Rassisten und neue Rechte in machtvolle Positionen. Solange die Konzerne und politischen Strukturen Angst vor einem großen und unzufriedenen Teil der Bevölkerung haben, wird White Supremacy weiter als Spaltungsinstrument eingesetzt werden. Die faktische Straflosigkeit mordender PolizistInnen ist dabei das deutliche Signal an alle RassistInnen in den USA, dass es auch 2019 Menschen mit mehr und andere mit weniger Rechten gibt. Die Sklaverei besteht bis heute fort. Nicht nur in der Gefängnisindustrie, sondern in allen gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Institutionen, die People of Color in ihrer Mehrheit die Teilhabe verwehren. Dieser Zustand lässt sich durch die Betroffenen selbst verändern. Aber wir alle können sie dabei unterstützen, indem wir ihre Kämpfe aufgreifen und Öffentlichkeit darüber herstellen. Da möchten wir euch jetzt zum Schluss noch einen Vorschlag machen. Wir würden euch aufrufen und freuen, wenn ihr kommt, am Samstag, den 14. September, das ist in circa 4 Wochen, also genau hier an derselben Stelle, um 15 Uhr erneut zu demonstrieren. Für die Freiheit des indigenen Lakota-Aktivisten Leonard Peltier, der seit über 44 Jahren aus rassistischen Gründen von der US-Regierung in Haft gehalten wird. Für die Freiheit von Jalil Muntakim, einem ehemaligen Mitglied der Black Liberation Army, der bereits seit über 47 Jahren in Haft gehalten wird. Für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal, einem kritischen Journalisten und ehemaligen Black Panther, der schon seit fast 38 Jahren in Haft gehalten wird. Alle diese 3 Gefangenen stehen sinnbildlich für die Kämpfe unterdrückter Communities in den USA, die die sogenannte weiße Vorherrschaft oder White Supremacy massiv in Frage stellen und hin und wieder auch erfolgreich zurückdrängen konnten. Alle 3 Gefangenen sind von Haftbedingungen, unter denen sie seit Jahrzehnten leben, schwer erkrankt. Wir setzen uns natürlich nicht nur für die Freiheit der 3 ein, sondern für die Freiheit aller kämpfenden Gefangenen. Aber jetzt im Augenblick brauchen diese drei Aktivisten massive Unterstützung, damit sie die nächsten Jahre überhaupt noch überleben können. Und das wäre ein praktischer Ausdruck von Solidarität mit Kämpfen der People of Color in den USA. Danke für eure Aufmerksamkeit. Blaues Licht, der Morgen graut und der Wasserwerfer parkt. Doch mit dir in den Ketten stehen Freunde eingehakt. Vergiss, dass wir nicht viele sind. Vergiss nicht, dass wir viele sind. Vergiss nicht, was du brauchst, und ich versuch das auch. Denn manchmal werden sie es schaffen, uns zu brechen, uns zu schaden. Und dann werde ich für dich da sein, hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Und je mehr wir uns zusammentun, solidarisch und mit Herz, halten wir den Repressionen stand, der Trauer und dem Schmerz. Denn wir sind nicht unverwundbar, wenn wir keine Kraft mehr haben. Und Schokolade, Brot und Pause. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Wenn was kämpfen, heißt das auch, dass wir für was leben, dass wir Mut und Fantasie haben und dass wir nicht aufgeben. Wenn wir gegen etwas kämpfen, heißt das auch, dass wir für was leben, dass wir Mut und Fantasie haben und dass wir nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Wir brauchen Wahnsinn, Witz, Bezugsgruppen, Steine, den EA. Brauchen Rückhalt und nen Unterschlupf. Ich wünsch uns Stimmen laut und klar. Ich wünsch uns, dass uns nie die Kraft ausgeht und nie der lange Atem. Wünsch uns Glück und gute Freunde, dass wir uns mal umarmen. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Hinter den Barrikaden. Und auf den Barrikaden! Ihr hört Radioaktiv Berlin. Wir berichten von einer Kundgebung, die am vergangenen Montag am Pariser Platz vor der US-Botschaft stattfand, in Gedenken an Heather Heyer, eine junge Antifaschistin, die vor 2 Jahren in Charlottesville von Nazis bei einem Nazi-Aufmarsch und Krawall ermordet wurde. Als letztes las der Moderator der Kundgebung einen Redebeitrag der Black Pond Antifa vor. Alt-Right, Neonazis, Trump und KKK, die Verzahnung der extremen Rechten in den USA nimmt zu. Der feige Mord an Heather Heyer vor 2 Jahren lenkte das Medieninteresse auf die radikale Rechte in den Vereinigten Staaten. Doch Faschistinnen in den USA vernetzen sich schon seit Jahrzehnten und machen Jagd auf Nicht-Weiße, MigrantInnen, Frauensternchen, JüdInnen und Linke. Die Unite the Right-Demonstration in Charlottesville machte dies nur noch einmal besonders deutlich. Die Liste der verschiedenen Gruppierungen, die daran teilnahmen, ist lang. Sei es der Ku Klux Klan, die Aryan Brotherhood, das National Socialist Movement oder die Neue Rechte um Incels und die Alt-Right. Sie alle eint ein rassistisches, antisemitisches und sexistisches Weltbild. Dabei schaffen die Faschistinnen es gut, etwaige ideologische Unterschiede in ihrer Zusammenarbeit unterzuordnen. Im Folgenden soll trotzdem ein kurzer Überblick über verschiedene rassistische und faschistische Organisationen in den USA gegeben werden. Damit wir auch einfach wissen, es geht nicht nur um die eine Person, die Heather Heyer umgebracht hat. Es geht um das Weltbild, was dahinter steht, und es geht um die Strukturen, die das alles ermöglicht haben. Zum einen sind auch in den USA klassische Neonazis auf dem Vormarsch. Das National Socialist Movement, kurz NSM, existiert seit den 70er Jahren und ist der Nachfolger der American Nazi Party. Als klassische Nazis zierte die Flagge des NSM bis zur Wahl Donald Trumps ein Hakenkreuz. In den USA fällt das Symbol unter freie Meinungsäußerung. Seit der Präsidentschaft Trumps wurde das nationalsozialistische Symbol durch eine Odalrune, ein ebenfalls neonazistisches Symbol, ersetzt. Nach eigenen Angaben, um den Schritt in den politischen Mainstream gehen zu können. Das NSM sieht sich seit der Wahl Trumps zum Präsidenten quasi als Teil der Regierung. Wie das NSM vertritt auch die Organisation Aryan Nations die rassistische Theorie von der Überlegenheit weißer Menschen gegenüber Menschen, die nicht zur Volks- oder Rassegemeinschaft gehören. Dabei tun sich die Aryan Nations im Vergleich zum NSM oder auch der Alt-Right mit einer besonderen Betonung des Christentums einhergehend mit Antijudaismus sowie Antisemitismus hervor. Mittlerweile hat sich die Organisation hinsichtlich der Frage, ob Mensch gegen Jüdinnen auch mit Islamistinnen zusammenarbeiten sollte, gespalten. Für christliche bzw. protestantische Rassistinnen bietet sich jedoch nicht nur Aryan Nations als Sammelbecken an. Auch der Ku Klux Klan, kurz KKK, vertritt identische Positionen und gilt mit seinem martialischen Auftreten sowohl als bekannteste rechtsradikale Gruppe oder Vereinigung in den Vereinigten Staaten und ist für unzählbare rassistische Morde verantwortlich. Als chronologisch und auch in ihrem Auftreten jüngste Gruppierung der extremen Rechten gilt die Alt-Right. Eng, zum Beispiel mit deutschen und österreichischen Identitären vernetzt, trifft und radikalisiert sich die Szene im Internet und, wie Charlottesville zeigt, auch immer häufiger auf der Straße. Und wie wir auch in Neuseeland und El Paso gesehen haben, werden die Teilnehmerinnen von solchen Kundgebungen von Hass im Internet zunehmend terroristisch aktiv. Auch die Alt-Right vertritt rassistische, antisemitische und antifeministische Positionen, was sich auch in Überschneidung mit den sogenannten Incels zeigt. Es bleibt festzuhalten, dass die Szene der extremen Rechten in den Vereinigten Staaten durchaus divers ist, was die Gruppen aber nicht von einer Zusammenarbeit abhält, um auf ihr Ziel eines weißen Amerikas hinzuarbeiten. Die Unite the Right Demo, in deren Kontext Heather Heyer gestorben ist, zeigte, dass der Plan zumindest zum Teil aufgeht. Darum ist es für uns als Antifaschistinnen umso wichtiger, dass wir uns gegen den Rechtsruck stellen, in den USA und global, in der BRD, in unseren Straßen, in unseren Kiezen. Lasst uns aktiv an die Opfer des Rechtsrucks und seine Folgen gedenken. Lasst uns gemeinsam an Heather Heyer und all die anderen erinnern, egal ob in Deutschland, in den USA, in den Kurdistan oder anderswo, ihr Leben an den Faschisten verloren haben. Im Verlauf dieser knapp anderthalbstündigen Kundgebung ließ es sich auch die Berliner Polizei nicht nehmen, etwas mitzuspielen. So setzten sie den Anmelder wiederholt unter Druck, er solle doch dafür sorgen, dass es keine Beleidigung oder lauten Sound aus den Lautsprecheranlagen gegen die US-Botschaft gebe, denn viele Demonstrantinnen wiesen darauf hin, dass dort Botschafter Grinnell residiert, ein ehemals aktiver Schreiber für Breitbart News, eins der faschistischen Masseninternetportale in den USA und bis heute aktiver Förderer rechter rassistischer Politik. Dieser Mann ist derzeit Botschafter der USA in Deutschland und residiert am Pariser Platz. Wer weitere Informationen über diese Proteste und Antifa-Arbeit in Berlin haben will, kann sich zum Beispiel die Weblog-Seite von dem antifaschistischen Kaffeekränzchen Berlin anschauen, denn die haben diesen Protest organisiert. Die heißt akkberlin.blackblocks.org. System to a broken soundtrack. A knock of books and crusties in cahoots. Burying down the doors with our vegan boots. The floodgates of crosshanger are about to crack. Progressive boy is kicking back. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Progressive, I. Anti-fascist skinheads, boots and braces. On the streets, in your faces. Fashion cops, get out of the way. Progressive boy is here to stay. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Progressive boy. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Radioaktiv Berlin rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Beginnen wir heute am Mittwoch um 19 Uhr, also einige Stunden nach dieser Sendung. Es gibt ein Essen mit Infoveranstaltung im Neuköllner Ida Nowhere aus dem Veranstaltungstext. Es gibt veganes Essen gegen Spende und danach ein Vortrag einer Referentin aus der sudanesischen Community zur aktuellen Lage der Revolution im Sudan. Besonders im Fokus steht dieses Mal die Rolle der Frauen. Wie organisieren sie sich und was sind ihre Forderungen? Zur Erinnerung. Seit Dezember 2018 erhoben sich die Menschen im Sudan gegen die erdrückenden politischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Im April 2019 wurde nach 30 Jahren der Diktatur al-Bashir abgesetzt. Mitte Juli wurde eine Übergangsregierung aus Militärrat und ziviler Opposition gebildet. Sind damit die Ziele der Revolution schon erreicht und wie wird es weitergehen? Diese Veranstaltung heute Abend um 19 Uhr. Veranstalterin sind die Friedel 54 im Exil, aber die Friedel 54 gibt es ja nicht mehr, dieses geräumt. Deswegen findet das statt im Ida Nowhere. Das findet ihr in der Donaustraße 79 in Berlin-Neukölln. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist die Station Rathaus-Neukölln auf der Linie U7. Morgen dann am Donnerstag um 20 Uhr im Zelona Agora eine Veranstaltung der Free Mumia-Bewegung unter dem Titel Freedom All, Peltier, Muntakim und Mumia. Leonard Peltier, Jalil Muntakim, Mumia Abu Jamal kämpfen Langzeitgefangene in den USA, wollen endlich frei sein, heißt es im Veranstaltungstext und weiter. Knast stellt dein Leben auf den Kopf. Was wir hier zum Glück noch nicht kennen, ist für kämpfende Gefangene in den USA inzwischen Realität. 40 Jahre und mehr in Gefangenschaft zu sein. Die moderne Form der Sklaverei, die Gefängnisindustrie, hat ihren unersättlichen Hunger nach unbezahlten Arbeitskräften mit Hilfe neoliberaler PolitikerInnen seit den späten 1970ern stillen können. Über 2,14 Millionen derzeitige Gefangene und 4,2 Millionen andere Menschen unter Gerichtsauflagen in den USA können das bestätigen. Aber die Behörden und Konzerne scheinen keine Idee zu haben, was sie mit den Gefangenen machen sollen, die inzwischen an alters- und haftdauerbedingten Krankheiten leiden. In der Regel vernachlässigen sie die Gefangenen, sourcen deren Versorgung an private Dienstleister aus und ignorieren die aufgebrachten Angehörigen. In den Gefangenenkämpfen der letzten 10 Jahre waren die Themen Gesundheit und Überlebensstrategien sehr präsent und zum Teil erfolgreich, wie zum Beispiel bei Mumia Abu Jamal und ca. 7000 weiteren Gefangenen im US-Bundesstaat Pennsylvania, denen der Staat inzwischen eine sehr teure Behandlung gegen Hepatitis C bezahlen muss. Allerdings sind die Gefangenen auf solidarische Öffentlichkeit von draußen angewiesen, um sich Gehör zu verschaffen. Wir wollen beispielhaft über den indigenen Aktivisten Leonard Peltier, seit 1976 im Haft, Jalil Muntakim aus der Black Liberation Army, seit 1971 im Knast, und Mumia Abu Jamal, Journalist und ehemaliger Black Panther Party Aktivist, seit 1981 im Knast, vorstellen. Danach können wir gemeinsam überlegen, wie wir diese und oder andere Gefangene von Berlin aus unterstützen können. Essen gibt es auch, das Ganze morgen Abend ab 20 Uhr im Zelona Agora, das am Boxhagener Platz in der Grünberger Straße 73 in Berlin-Friedrichshain, nahe dem U-Bahnhof Station Samariterstraße auf der Linie U5. Am Freitagabend um 19 Uhr ebenfalls eine Infoveranstaltung in Kreuzberg, und zwar Aquarium am Südblock mit dem Veranstaltungstitel Wir liefern Fluchtursachen und Grenzen gleich mit. Aus dem Veranstaltungstext. Veranstaltung zur Militarisierung der Festung Europa und wie europäische Rüstungskonzerne daran verdienen. Über 70 Millionen Menschen befinden sich weltweit auf der Flucht, mehr als jemals zuvor. Die meisten von ihnen fliehen in benachbarte Länder, trotzdem werden Europas Außengrenzen weiter hochgerüstet. Davon profitieren europäische Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Atlas Elektronik oder Airbus, die ihre Militärtechnologie jetzt zur Migrationsabwehr vermarkten. In unserer Veranstaltung diskutieren wir mit Nora Freitag und Harald Glöde von Borderline Europe und Matthias Monroy von der Zeitschrift Zilip über die aktuelle Situation an den EU-Außengrenzen und was dies für Geflüchtete bedeutet. Wir zeigen, wie Rüstungskonzerne von der Militarisierung der Grenzen profitieren. Mit euch zusammen möchten wir über Handlungsperspektiven nachdenken. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen der Kampagne Rheinmetall entwaffnen. Wir möchten euch herzlich zum Camp gegen Rheinmetall vom 1. bis 9. September 2019 in Unterlüss einladen. Die Veranstaltung findet in Deutsch mit französisch und englischer Übersetzung statt. Die Räume des Aquariums sind barrierefrei. Mehr Infos zum Camp und zur Kampagne findet ihr unter der Webseite, wenn ihr im Internet den Suchbegriff Rheinmetall entwaffnen eingebt. Das Aquarium in Kreuzberg wo diese Veranstaltung um 19 Uhr am Freitag stattfindet. Das ist in der Skalitzer Straße 6 hinterm Südblock. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist das Cottbusser Tor auf den Linien U1 und U8. So, eine letzte Veranstaltung haben wir herausgesucht für Samstag. Ab 14 Uhr findet in der Kohlfurter Straße in Kreuzberg ein Straßenfest statt. Das Motto: die Häuser denen, die drin wohnen, Miethaie versenken. Es gibt viele Infostände von sozialen, politischen Projekten, leckeres Essen und Trinken, ein Kinderprogramm, Akrobatik mit Zirkus, Soli-Pushbahn, Mitmachmusik, Kistenklettern und, und. Ab 17 Uhr spielen dann auch Bands, keine Idole, die spielen Hip-Hop, Lena Störfakt und das Rattenkabinett ebenfalls Hip-Hop, The Hunting Cows, die machen Rhythm and Moo und die Skalitzer, die machen Ska. 22 Uhr dann, nach dem Ende des Straßenfests, gibt es eine Aftershow-Party im nahegelegenen Pirata Patata. Und das Kohlfurter Straßenfest findet, wie der Name schon suggeriert, in der Kohlfurter Straße statt. Die ist in Kreuzberg, auch in der Nähe des Cottbusser Tors auf den Linien U1 und U8. Weitere interessante Veranstaltungstermine über die wunderbare Welt des Widerstands und interessante Partys, Demos, viel Konzerte, da hatten wir heute ja nichts von in den Hinweisen, findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Yo, peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. In search of Delbert Africa. Move member Delbert Africa. Delbert Africa, Mitglied der Move-Organisation und seit Jahrzehnten zu Unrecht in Pennsylvanias Gefängnissen eingesperrt, war eine Woche lang sogenannt verschollen. Wie war das möglich? Delbert ist 73 Jahre alt und damit das älteste Mitglied der Move 9, die am 8. August 1978 bei einem Polizeiüberfall auf das Gemeinschaftshaus der Organisation in West Philadelphia verhaftet wurden. Seit dem 31. Juli 2019 galt Delbert als vermisst. Bis dahin saß er im Staatsgefängnis Dallas in Luzerne County, Pennsylvania und hatte bei der Knastverwaltung eine schriftliche Krankmeldung eingereicht, weil seine Beine extrem angeschwollen waren. Nachdem das medizinische Knastpersonal ihn untersucht hatte, wurde seine umgehende Verlegung in ein Krankenhaus angeordnet. Die Frage war nur, in welches Krankenhaus? Von seinen Vertrauten erfuhr es niemand. Delberts bürgerlicher Name ist Delbert Orr. Wie viele Move-Mitglieder hatte auch er den Familiennamen Afrika angenommen. Als er für alle außerhalb des Gefängnisses verschollen war, schrillten bei den anderen Mitgliedern der Move-Organisation die Alarmglocken. Sie erinnerten sich an Phil Africa, der auch aus dem Knast in ein Krankenhaus verlegt worden war. Zitat: Wir sind sehr misstrauisch gegenüber dem, was hier vor sich geht. 2015 wurde unser Move-9-Bruder Phil Africa aus dem Knast Dallas mit einer sogenannten kleinen Virusinfektion des Magens in ein externes Krankenhaus gebracht. 5 Tage lang war er mit einer Kontaktsperre belegt. Nach seiner Rückkehr in den Knast kam er gleich in eine Hospizpflege und starb nur einen Tag später. Zitat Ende. Schon im März 1998 starb Merle Afrika von den Move 9 nach der Genesung von einer Magenvirusinfektion im Staatsgefängnis Cambridge Springs im Nordwesten Pennsylvanias. Nun wiederholt sich das gleiche Muster bei Delbert. Move-Mitglieder haben also gute Gründe, gegenüber Verlegungen im Krankenhäuser argwöhnisch zu sein. Wer Delbert Africa nicht kennt oder zu ihm kein Bild mehr im Kopf hat, sei an Videoaufnahmen von der Polizeirazzia gegen das Gemeinschaftshaus in Philadelphia im Jahr 1978 erinnert. Die im Fernsehen gesendeten Aufnahmen zeigten damals einen muskulösen Mann, der mit erhobenen Händen von schwer bewaffneten Cops stand und dann von ihnen brutal zu Boden geworfen, mit Füßen getreten und mit Gewehrkolben geschlagen wurde. Diese Bilder von Delbert Africa wurden zu Ikonen der Konfrontation zwischen Move und Staat. Die Move-Organisation hat nach Delberts Verschwinden aus Sorge um ihn ihre Unterstützerin aufgerufen, John Wetzel, den Chef der Gefängnisbehörde von Pennsylvania unter der Nummer 001 für USA 717-728-2573 anzurufen, sich nach dem Verbleib von Delbert Orr Africa, Gefangenennummer AM4985, zu erkundigen und zu fordern, dass er umgehend mit seiner Familie Verbindung aufnehmen kann. Auf diese Weise erfuhr Move, dass Delbert in das Geisinger Wyoming Valley Medical Center in Wilkes-Barre, Pennsylvania verlegt worden war. Zitat: Von einer anonymen Quelle erfuhren wir, Delbert habe Blut im Urin, seine Blase funktioniere nicht und sein Darmzeiger verschleißt durch eine Überfunktion der Nieren. Das Wasser an den Beinen baue sich nicht schnell genug ab. Er sei wach, bei Bewusstsein könne sprechen, sei aber sehr schwach. Zitat Ende. Delberts Tochter und sogar seinen Anwälten wurden Besuche verwehrt und der Zugang zu seinem Gefängnis und Krankenhausakten verweigert. Delbert Africa sollte voraussichtlich im September einen Termin bei den Bewährungskommissionen haben. Move befürchtet nun, dass der Staat Delbert sterben lassen will, bevor er und Edward Chuck Africa als die letzten beiden der überlebenden 7 Move 9 auf Bewährung entlassen werden können. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Sie erschien in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 12. August 2019 in der Tageszeitung Junge Welt. Das Original von Mumia Abu Jamal erschien auf Prison Radio einige Tage vorher. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Ja. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Radioaktiv Demo Ticker. Einige Hörerinnen und Hörer haben es wahrscheinlich bemerkt, in letzter Zeit werden politische Grundrechte und das Recht, sich gegen Konzerne und Unterdrückungen zu äußern, immer häufiger vor Gerichten verteidigt. So auch morgen am Donnerstag um 9 Uhr im Amtsgericht Tiergarten, da ist nämlich der zweite Prozess gegen die sogenannten drei Heinis aus dem Veranstaltungstext und Aufruf zur Prozessbeobachtung. Zweiter Prozess nach Verhaftung bei Kundgebung gegen Polizeigewalt während G20, zweiter Prozess gegen die drei Heinis. 10 Uhr im Raum 671, Kundgebung ab 9 Uhr vor dem Haupteingang in der Turmstraße. Was ist da los? Im August 2017 wurden auf dem Heinrichplatz in Berlin-Kreuzberg eine Videokundgebung gegen Polizeigewalt während des G20-Gipfels gehalten. Den Bullen schien das gar nicht zu gefallen. Im Anschluss an die Kundgebung wurden die verbliebenen TeilnehmerInnen gewaltsam von der Straße gedrängt. Dabei wurden drei AktivistInnen festgenommen. Die lächerlichen Vorwürfe von Gefangenenbefreiung, tätlichem Angriff, Körperverletzung und Widerstand wurden mit Hilfe der fleißig berichtenden, schreibenden Bullen untermalt. Jetzt steht der zweite Prozess gegen die drei vom Heinrichplatz an. Kommt vorbei, seid laut und lasst uns dem Drecksystem unsere Wut entgegenstellen. Solidarität in jeder Form ist gewünscht, da es zu kurzfristigen Enden kommen kann. Checkt am Tag vorher nochmal die üblichen Kanäle. Für eine Gesellschaft ohne Knäste schließt dieser Aufruf zur Prozessbeobachtung für morgen, Donnerstag 9 Uhr, Amtsgericht Tiergarten. Da ist um 9 Uhr eine Kundgebung und um 10 Uhr geht der Prozess dann los im Raum 671. Und das Amtsgericht Tiergarten befindet sich in der Turmstraße 91 in Morbi-Tiergarten. Und der nahegelegene U-Bahnhof ist die Station Turmstraße auf der Linie U9. So, Freitag beginnt ab 16 Uhr eine dreitägige Kundgebung. Und zwar in der Palaststraße, Ecke Potsdamer Straße, unter dem Titel Let's Get United, wir fordern den Bunker. Aus dem Veranstaltungstext. An drei Tagen wollen wir friedlich über laut. Nein, an drei Tagen wollen wir friedlich, aber laut für die Herausgabe des Hochbunkers in der Palaststraße an bedrohte Projekte wie Potsdam Drugstore und weitere demonstrieren. Es gibt Kundgebung, Konzert und Party. Am Tag 1 ist eine Übergabe der Petition an Regierungsvertreter. Es gibt ein Konzert mit Punkrock und lecker Essen. Für weitere Informationen folgt den Hashtags Rück den Bunker raus oder Let's Get United auf blogsport.de. Eine weitere Videokundgebung am Samstag und zwar um 19.30 Uhr auf dem Leopoldplatz im Wedding aus dem Aufruf. Wohnen und arbeiten muss man sich leisten können. Open-Air-Aufführung des Dokumentarfilms Luft zum Atmen. Mit Nachbarschaftsplausch, Diskussion mit den FilmemacherInnen und Hände weg vom Wedding über die Arbeitskämpfe bei der Autofabrik Opel Bochum. Was bedeutet sie für Solidarität in Betrieben und in unserem Kiez? Eine Veranstaltung organisiert von unverwertbar.org und Labornet TV. Und weiter im Text? Diesen Sommer entführen wir euch mit unserem Sommerkino ins Ruhrgebiet. Genauer in die Industriestadt Bochum, wo der Automobilkonzern Opel jahrelang produziert hat. Die Kämpfe der 10.000 ArbeiterInnen und Arbeiter bei Opel stehen dabei im Mittelpunkt des Films Luft zum Atmen von Labornet TV. Die Gruppe Gewerkschafter ohne Grenzen stand dort Jahrzehnte für eine konsequente Klassenpolitik jenseits von Sozialpartnerschaft und Kuschelkurs mit den Bossen. Ihr Engagement führte unter anderem zu einem tagelangen wilden Streik im Jahr 2004, der die ganze Stadt Bochum erfasste. Der Film macht diese Kämpfe sichtbar und zeigt, wie ausgehend von einer Fabrik eine ganze Stadt lahmgelegt werden kann. Auf ähnliche Kämpfe sollten wir uns auch in Berlin wieder fokussieren. Auch hier gibt es Fabriken, Lohnarbeit, Ausbeutung und Unterdrückung. Lassen wir uns von den kämpferischen Kolleginnen und Kollegen aus Bochum für unsere Kämpfe im Stadtteil und in der Arbeit inspirieren. Kämpfe in den Betrieben gegen die Verhinderung von gewerkschaftlicher Organisierung, Stichwort Union-Busting, und miese Arbeitsbedingungen wie zu geringe Löhne und Diskriminierung kommen wieder stärker in Betracht. Faschistische Hetze durch die AfD, rassistische Spaltung, kaum bezahlbare Mieten, sexistische Diskriminierung am Arbeitsplatz, wir stellen uns dagegen. Betriebskämpfe sind ein zentrales Kampffeld linker, antikapitalistischer Politik. Wir kommen gemeinsam ins Gespräch, wie wir eine linke Antwort auf Ausbeutung und Unterdrückung schaffen. Das Ganze am Samstag Berlin Wedding am Leopoldplatz und ja, da ist der nahegelegene U-Bahnhof natürlich der U-Bahnhof Leopoldplatz. Beginn dieser Videokundgebung um 19.30 Uhr. Ja, das war der Demo-Ticker für diese Woche auf Radioaktiv Berlin. Weitere interessante Veranstaltungen, Hinweise, Konzerte, Proteste und vieles andere mehr findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Gerade hört ihr den Musiker Mila, der am vergangenen Wochenende auf dem Fest 40 Jahre Mehringhof sein musikalisches Schaffen zum Besten gab. Die Sendung neigt sich zu Ende. Ich möchte daran erinnern, dass wir einen Podcast haben und den könnt ihr in wenigen Stunden auf unserem Blog finden. Die Internetadresse unseres Blogs lautet www.radioaktivberlin.blogsport.de. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.blogsport.de. Die Sendung ist, wie gesagt, gleich zu Ende. Das letzte Wort hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal, war ja heute auch hier in der Sendung zu hören. Ich möchte daran erinnern, dass Mumia auch schon sehr, sehr lange im Gefängnis sitzt, fast 38 Jahre, dass er schwer erkrankt ist. Wer dazu weiteres wissen will, kann sich mal die Webseite vom Berliner Free Mumia Bündnis anschauen. Die heißt mumia-hörbuch.de. Da es im Internet keine Umlaute gibt, wird Hörbuch mit OE geschrieben, also mumia-hörbuch.de. Mein Name ist Markus, ich bin raus, bis zur nächsten Woche, macht's gut, tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. I think that our kids will probably see the end of humanity as we know it, because this world's about to blow it. Will they see what they saw in ancient Rome, the destruction of the home? Will they see the end of civility? Because when morality's been blurred, procreation seems absurd, and human rights and freedom are just words that have lost all their meaning in a world that is bleeding like an animal in slaughter. I hope that my daughters never know.